Ja, darauf habe ich doch gewartet. Darauf habe ich doch gewartet. Auf genau so einen Moment. Mimi, der wird hart rasiert. Ich sag euch, der wird hart rasiert. Yo, alles klar, Diggi. Das war immer noch kein Statement, sondern 2 Minuten Schämen. Verschwendung meines Lebens, ich versenke jetzt mein Penis. Du hast ein Jahr gebraucht und es einfach versaut. Ein verkackter Masterplan halt, denn die Scheiße ging nicht auf. Schade. Mach dir einen auf harten Kerl, ich denke nur, was labert der? Untertitel hab ich drin, dass deine Fans die Sprache lernen. Ich red gegen eine Wand, denn das Backsteingesicht sagt seinen Subs einfach nicht, dass es Satzzeichen gibt. Im Video ein Kasper, im Real Life ein Bastard. Schaut mal her, ganz am Ende zeigt sich sein Charakter. Ey Leon, du Idiot, mit der Karte war ich lachhaft. Denn das hier ist die echte, was soll dieser Adapter? Haha, und er meint, ich hätte keine Kohle. Sagt er mit Löchern in der Hose. Ne leere Patrone und fehlende Hoden. Heißt der eierlose Vogel, hat kein Nestle wie der Nonne. Hab ein hässliches Face verdeckt mit ganz großen Brüsten, die es in sich haben. Nicht wie die Patronenhülsen, jetzt mal Real Talk. Ich hab einfach das hübscheste Gesicht, das hat Mama mir gesagt. Und was wird er sagen, stimmt? 500k und ich soll nicht bekannt sein. Ah, deshalb reibt sich Rustem Ramay auf verpfuschte Punchlines. Und wenn ich 2 Millionen hab, hab ich keinen davon verarscht. Jetzt ist dein scheiß Todestag, heißt du beißt jetzt wohl ins Gras. Was, Ghostwriter? Hast du Opfer grad voll verkackt? Wie wenn deiner Scheiße schmeckt, der Ali wurde umsonst bezahlt. Was zuckst du wie ein Fisch mit deinen Muskeln im Gesicht? Will die Note dick? Ich mein, guck mal dieser Blick. Yay. Aufgesetztes Lächeln, Mann, sind wir hier beim Sexempfang. Me killt die Bitch im kompletten Landtasch Flächenbrand. Du Fisch bist nichts und denkst, du nimmst mein Channel ran. Dein Disgang ist nichts wie der Stiletto kam beim Necro, Mann. Dein Track war nicht cool, kannst mir nicht ansatzweise Wasser reichen. Heiße 2 Minuten war die Backzeit des Waffeleisen. Tonnerladen schlägt nur kleine Wellen wie Jacuzzis, denn die beste Waffel hier im Game bleibt für immer Sturmi. Du Schaumschläger hast hier keine Waffe. So wie Tupac, höchstens mit nem L und das stünde dann für Loser. Ohne Wi-Fi-Zugang wär ich immer noch bei Vielmann. Ja, im Gegensatz zu dir, du wärst allerhöchstens Dealer. Denn du hast nix gelernt in deinem dreckigen Leben. Naja, außer deine Pranks am schlechtesten zu fake. Er macht YouTube ausschließlich für Kohle und die Bitches. Mein erster Eindruck, als ich ihn sah, hochnäsige Zicke. Yeah. Was los, du Fallobst? Mach hier nicht auf ganz groß. Wart mal, mein Uppercut, dein Atlas knackt wie Nachos. Du kleine Missgeburt, ey, was leierst du da nur? War ich auf deiner Beat-Rentour auch ne Zeichentrickfigur? Der Feigling braucht Sidekicks, ist dir das nicht peinlich? Erwarte, nee, er trinkt auch Feinripp mit Eingriff. What the fuck? Sowas tragen nicht mal Rentner oder all die von dir ausgenutzten Namen Penner. In echt vis-à-vis rennt er weg, dieser Peach. Doch im Netz spielt der G-Internet-Mimikry. Will der mich heiraten oder warum dieser Finger? Nur weil ich über euch stehe, stehe ich nicht auf Kinder. Statisten sind hier bezahlt, immer gleiches Schema. Und der Penner fragt sich nur so, warum mach ich das für 10er? Du kriegst nicht mal eine Lehre und die Dislikes sprechen Bände. Beschmier mal weiter Wände, viel Spaß bei der Rente. Du behinderter Depp, seit wann spritzt man sich Crack? Willst mich übelst fronten, aber fix dich nur selbst. Schau, ich hab den Leon Jockel einfach damals bloßgestellt. Dieser Holy Man beginnt hier grad sein großes Helf. Ernsthaft? Man spritzt sich Crack in seine Adern dämlich, aber geht nicht. Ich bin Pharma-Spezi wie Martin Scraley. Kokainsalz mit Natron paniert, sowas raucht man, denn da wird der Siedepunkt halbiert. Also schlau bist du nicht, mach deine Hausaufgaben richtig. Statt Aufstufen zu setzen, geh auf ne Hauptschule und fick dich. Wie das Opfer einfach denkt, dass die Combo keiner kennt. Crack Junkies, Ted Bundys von Kollega und Hank. Und zählen Bands Money, bevor ich Crack Junkies wegpunch wie Ted Bundy. Du lutschst jeden Schwanz für ein paar Cents wie ein Crack Junkie. Ich bin die deutsche Antwort auf Charles Manson und Ted Bundy. Uiuiui. Leon, du Peach, dein Karrierehöhepunkt war das Rating von deiner Holland Musik. Du willst hoch zum Zenit, doch die Fans machen auf, ich bin Modafinil. Ich sah deinen Clip, hab mir die Frage gestellt: Ist das im Clip ein Schwarz oder ein Schatten deiner selbst? Wer ist das überhaupt? Ist das dein Nikolaus? Kann man durch Schornstein in dein Haus? Denn genauso sieht er aus. Wem willst du das erzählen, dass du Opfer niemals playst? Krabi und KS, Dima, Simon, Apo, Red, Dagi, Ali, Mert, Ramsi, Ali, Ani, AIDS, Altana, Minus, Mensch und die gesamte Gang. Dreimal darfst du raten, wenn du voll der vier Front ist, dein Default. Schlechte Wertung deines Contents ist ihr Konsens. Berühr ich dein Gesicht, sieh deine Bauernfresse einfach aus wie Äpfel in der scheiß Hydraulikpresse. Der Idiot zittert grad, lädt die Schrotflinte nach, doch die Kugeln prallen ab an meinem Oberlippenbart. Was ist los, du Spastiker? Mach hier nicht auf Araber, der Alberner kriegt maximal ein Damenbad auf Anava. Ja, ihr hattet recht, Leon ist ja gar kein Jugo. Eine Frage an die Fans, passt er besser Hurensohn? Erstmal beschuldigen und plötzlich hat er DSD. Eine Frage haben alle, bitte, wo wollen jetzt die Apes? Gebt mir ein bisschen Zeit, denn bald kommt Mimis Payback. Ich sitz am längeren Hebel und meine nicht mein Penis. Ich folter die Bitch mit dem Colt im Gesicht, das ist Mimi-Level, ob ihr wollt oder nicht.